Doug Sam Louis Riel hieß dieser Song, den wir da gerade eben gehört haben. Louis Riel von der CD Doug Sam, also known as the Texas Tornado, SDQ 98, also SDQ Sir Douglas Quintet 98. Ein Blick auf die Diskografie, sofern sie vollständig ist. 94, die hatten wir, The Last Real Texas Blues Band, dann 96 Four Aces und 98 SDQ 98. Das ist wiederum, sofern man sich auf diese Diskografie verlassen kann, die letzte CD, die zu seinen Lebzeiten erschienen ist, aus dem Jahr 1998. Es gibt noch eine holländische, tatsächlich eine holländische Website, beziehungsweise eine holländische Homepage, die heißt Amigos de Musica. Die kann man sich vielleicht auch ansehen. Die soll, heißt es, besser sein als die texanische. Wir hören noch einen Song von dieser CD SDQ 98 und der heißt Invitation to the Blues, Doug Sam.